und wir hier, wir befinden uns auf einer Stufe, die sich kaum jemand vorstellen kann. Jetzt geht das Typen auf. Let's go. Thank you.